Okay, hier geht's jetzt weiter mit dem Filmemacher Daniel Burkholz, der um 17 Uhr den Film Brigadistas im Com-Kino vorstellt. Brigadistas wurde von dir in Zusammenarbeit mit Heike Geiswald gedreht. Der Dokumentarfilm zeigt in Interviews und Begegnungen, wie 70 Jahre nach Beginn des Spanischen Bürgerkriegs die letzten noch lebenden Mitglieder der internationalen Brigaden wieder zurück nach Spanien kommen. Ist nicht an, ne? Ich hab's mir gerade gedacht. Okay, wir haben jetzt hier den Filmemacher Daniel Burkholz sitzen, der heute um 17 Uhr den Film Brigadistas im Com-Kino vorstellt. Brigadistas wurde von dir in Zusammenarbeit mit Heike Geiswald gedreht. Der Dokumentarfilm zeigt in Interviews und Begegnungen, wie 70 Jahre nach Beginn des Spanischen Bürgerkriegs die letzten noch lebenden Mitglieder der internationalen Brigaden wieder zurück nach Spanien kommen. Die internationalen Brigaden haben damals gegen den Franco-Faschismus und die Nazis gekämpft. Wie bist du bzw. ihr auf die Idee gekommen, über die internationalen Brigaden einen Film zu drehen? Naja, das war jetzt eigentlich nicht ein geplantes Projekt, dass man sagen kann, wir wollten das unbedingt machen. Also klar, aus dem politischen Interesse heraus hat mich das Thema schon immer interessiert und die Heike Geiswald auch, aber das hat sich dann eher zufällig ergeben. Als ich mit der S-Bahn durch Berlin gefahren bin, lag gegenüber von mir auf der Sitzbank so ein kleines Blättchen, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung es war. Und da stand eine ganz kurze Notiz drin, so ein Dreizeiler, so sinngemäß, die letzten Überlebenden der internationalen Brigaden machen noch einmal eine Reise zurück nach Spanien, 70 Jahre danach. Und das hat mich dann gleich gepackt und total interessiert. Und ich dachte mir, was, erstens, die leben noch, ja, zweitens, sie sind noch so fit, dass sie da nochmal hinfahren und drittens, das Thema interessiert mich ohnehin. Und dann habe ich relativ schnell beschlossen, dass ich das gerne mitnehmen würde als Thema und einen Film draus machen. Und wir sind dann in Berlin zu dem Herrn Goldstein gegangen, Kurt Julius Goldstein, der damals noch gelebt hat, ist leider letzten August auch gestorben. Der war Vorsitzender des Internationalen Auschwitz-Komitees, hat auch tausend andere Ämter gehabt, aber jedenfalls war er eben auch Brigadist im Spanischen Bürgerkrieg und der hat uns dann so ein bisschen beschnuppert und meinte, die sind in Ordnung und die dürfen mitfahren. Dann sind wir halt mit ihm und seinen Leuten sozusagen nach Spanien. Am 17. Juli 1936 begann der Spanische Bürgerkrieg mit einem Militärputsch gegen die Spanische Republik. Über 40.000 Freiwillige kamen nach Spanien und kämpften gegen die Faschisten. Die Hälfte dabei kam ums Leben. 2006, also 70 Jahre später, kamen die letzten lebenden Mitglieder nach Spanien zurück. Der jüngste 86, der älteste 99 Jahre alt. Wie viele waren das bei diesem Treffen? Naja, das waren damals, also damals heißt vor zwei Jahren, noch 36 Frauen und Männer, also überwiegend waren es halt Männer, aber auch einige Frauen dabei. Und das heißt jetzt nicht, dass das die letzten 36 auf der ganzen Welt waren. Es gab noch eine Handvoll mehr, lass es vielleicht 100 Menschen gewesen sein, ich weiß es nicht, sehr, sehr wenige. Und die traurige Nachricht ist halt einfach, aber das liegt in der Natur der Sache, von den 36, also jetzt haben sich noch mal, die haben sich jetzt nochmal getroffen, dann sozusagen die allerletzten Überlebenden vor ein paar Wochen in Barcelona nochmal, aber dann auch einen ganz kurzen Abstecher nur. Da ist jetzt also die Hälfte von den 36 ist dann zwischenzeitlich auch verstorben. Und ja, das ist halt der Gang der Dinge, ne, ist klar. Der Anlass für dieses Treffen war ja eine Ehrung. Von welcher Organisation wurde das Ganze organisiert? Naja, also da gibt's, ich fange mal andersrum an, wenn ich darf, da gibt es so ein Netzwerk von Organisationen, die in verschiedenen europäischen Ländern und auch international, USA und so weiter aktiv sind. Frag mich jetzt nicht im Detail nach den einzelnen Namen, ich könnte es jetzt aufzählen, wäre aber bestimmt langweilig. In Spanien hat das eine Organisation gemacht, die nennt sich Freunde der internationalen Brigaden übersetzt und dann gibt es noch, die sind so, wie soll ich sagen, im richtigen Spanien aktiv und dann gibt es ja auch noch Katalonien und das Baskenland, wie wir ja noch alle wissen. Und im Baskenland, Quatsch, in Katalonien gibt es eine andere Organisation, die heißt Erde der Brüderlichkeit. Die arbeitet auch grenzübergreifend, also dann sind die auch in Frankreich aktiv und die haben sich das so ein bisschen aufgeteilt und haben dann die einen halt in Madrid, die anderen in Barcelona und zwischendrin in Saragossa waren wir eben dann auch noch. Das war eine Reise, die eben von Madrid über Saragossa nach Barcelona ging, so in 8 oder 9, 10 Tagen so. Und die haben dann eben das alles in die Hand genommen und durchgeführt. Vielleicht kannst du kurz noch was zu der Atmosphäre von dieser Begegnung erzählen. Ich stelle mir das ja auch ziemlich ergreifend vor, wenn man sich nach so langer Zeit wieder sieht und auch so eine gemeinsame Vergangenheit hat. Darf ich wieder andersrum anfangen? Ja. Okay, das stimmt. Ein Punkt darf ich aber vielleicht, also ich fange mal am Ende an. Wir haben... Ich glaube, wir machen noch eine kurze Werbeunterbrechung, nochmal die aktuelle... Kurze Werbeunterbrechung. Geht gleich weiter hier. Genau. Die vergessenen Proteste um 16 Uhr mit dem Autor die Freitag, eine Veranstaltung des UNDAF-Verlags im Weißen Saal um 16 Uhr. Die vergessenen Proteste, Internationalismus und Antirassismus, 64 bis 83. Dann die Unerschöpfte-Theorie um 16 Uhr im Seminarraum. Buchvorstellung mit Christoph Lammers. Evolution und Kreationismus in Wissenschaft und Gesellschaft. Ebenfalls um 16 Uhr Brotmarken und rote Farmen. Frauen in der Bayerischen Revolution und Räteberuflik im Kopfkino um 16 Uhr. Eine Veranstaltung mit Christiane Sternstorff-Haupt vom neuen GfB-Verlag. Ebenfalls um 16 Uhr in der Kulturwirtschaft die Kinder des Sisyphos. Mit dem Autor Erasmus Schöfer. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Okay, dann erzähle ich jetzt noch kurz weiter zu der einen Frage. Ich greife es einfach nochmal auf. Wie war die Atmosphäre? Wie sind die miteinander klargekommen? Ich fange nochmal hintenrum an. Wir haben die Premiere von dem Film letztes Jahr in Berlin gehabt, Kino Babylon, Mitte Juli. Und da habe ich dann auch Glück gehabt, dass von den alten Herrschaften, mal respektlos ausgedrückt, oder von den alten Helden, pathetisch ausgedrückt, auch ein paar nach Berlin gekommen sind. Ein alter Holländer, der Hermann Scherbohm, 95 Jahre alt, der ist am heißesten Tag des Jahres, ist er mit dem IC von Amsterdam nach Berlin gekommen, um bei der Premiere dabei zu sein. Und der Josef Eisenbauer, 90 Jahre alt, aus Wien, ist angeflogen gekommen und sein einziges Gepäck war eine Zahnbürste und ein Stück Seife. Weiß ich nicht, ob er da stolz drauf war, jedenfalls ist der sehr mit leichtem Gepäck gereist. Und die haben sich gar nicht gekannt, natürlich nicht im Spanischen Bürgerkrieg kennengelernt, aber auch auf dieser Tour durch Spanien kaum kennengelernt, weil die Leute da wirklich durchs Land geschossen worden sind, wie in so einer Rohrpost. Das ging also Schlag auf Schlag, eine Veranstaltung nach der anderen. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt untereinander so ein ganz enger Kontakt ist. In Berlin haben die beiden sich dann richtig kennengelernt und steht halt zu befürchten, bedingt durch das Alter, dass das dann auch die erste und letzte intensive Begegnung in dem Leben der beiden Menschen war. Die einzelnen Leute selber, mit denen wir in Spanien zu tun hatten, die waren sehr, die Begegnungen waren wirklich sehr bewegend, die waren sehr offen, die waren sehr an uns auch interessiert, weil sie so ein Stück weit, das haben wir aber erst nach ein paar Tagen kapiert, das Anliegen hatten, wirklich ihre Geschichte, ihre Geschichten zu erzählen und dann auch was weiterzugeben. Und nachdem dann so ein Vertrauensverhältnis da war, und wir haben uns dann auch so, soll ich sagen, ja, durch, hört sich blöd an, aber durch ehrliche, ich sag mal, oder vielleicht durch engagierte Arbeit legitimiert, die haben gesehen, das ist uns ernst, wir wollen da nicht einfach nur Bilder abziehen und dann mal schnell was draus machen, eine Reportage oder so, haben die dann auch beschlossen, also jeder dann halt für sich, den wir da interviewt haben oder auch begleitet haben, dann auch ganz offen zu reden, jedenfalls so offen, naja, es gibt sicherlich auch Lebenslügen, die man dann vielleicht jetzt nicht offenbart oder erzählt auch nicht alles, was man selber im Krieg gemacht hat, aber jedenfalls war da ein sehr intensiver Kontakt da und das hat uns auch sehr berührt, muss ich sagen. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Film Brigadistas. Der Film ist ja eine Mischung zwischen Interviews und Begegnungen. Kannst du kurz was zu dem Aufbau von dem Film erzählen? Ja, klar. Naja gut, also vielleicht muss man dazu sagen, der Film ist kein historischer Dokumentarfilm, also klassisch historisch, mit jeder Menge schwarz-weiß Filmmaterial aus den 30ern und so weiter und so fort. Aus zwei Gründen. Erstens dachten wir, wir wollen das nicht machen. Wir wollten eigentlich eher so einen zeitgenössischen Blick von heute auf die heutige Zeit werfen, sehen, wie sehen die heute aus, wie stehen die da, was denken die über die damalige Zeit, aber dann eben auch über die heutige, auch politische Situation, und wollten nicht so eine Rückschau betreiben oder den spanischen Bürgerkrieg mit allen Konflikten und Problemen zwischen Anarchisten und Kommunisten und darüber hinaus aufarbeiten, weil das hätte unsere Möglichkeiten gesprengt, das hätten wir nicht leisten können. Also mit anderen Worten, der Film ist kein Standardwerk, kann er nicht sein und will er auch nicht sein. Ein zweiter Punkt ist, kein historisches Standardwerk. Ein zweiter Punkt ist, wir hätten uns das Material gar nicht leisten können, wir haben dann recherchiert, aber die Senderechte für eine Minute historisches Filmmaterial, die hätten uns, oder auch Projektionsrechte im Kino, 3000 Euro pro Minute gekostet. Und bei einer kleinen Firma und einer kleinen Produktion ist dann die Frage auch so rum ziemlich schnell beantwortet, ob sowas geht oder nicht. Und dann haben wir das Ganze angelegt wie, ja, bitte jetzt nicht falsch verstehen oder als respektlos verstehen, wie ein Film über die Tournee von alten Polit-Rockstars, ich sag das mal so. Die reisen so durchs Land und werden gezeigt, wie sie eben noch leben, wie sie, was sie denken, was sie sagen, auch wie sie handeln zum Teil und welchen Austausch es gibt eben zwischen den Menschen, die sie begleiten und die auf der Reise dann eben eine Rolle spielen. Und es ist jetzt auch weniger so recherchierend, dass dann die ganze Lebensgeschichte von Anfang bis Ende durchgespielt wird, sondern eher, dass jeder von den Menschen, die da in dem Film zu Wort kommen, eine Rolle hat, im positiven Sinne. Der eine ist vielleicht dann so in Anführungszeichen der alte Soldat und die andere ist dann aber eine sehr, wie soll ich sagen, als, ist als Frau in den Spanischen Bürgerkrieg gezogen, hat eine ganz untypische Rolle gespielt, ist dann aber auch sehr berühmt geworden in Spanien dadurch, weil sie eine sehr tragische Geschichte auch hat. Und so fügt sich dann das so nach und nach zusammen und es ist also auch nicht so, dass dann jeder das Gleiche erzählt, ne? Jeder erzählt vom Krieg, jeder erzählt vom Krieg, sondern es soll halt eben auch so ein Spannungsbogen sein, der letztlich im Spanischen Bürgerkrieg beginnt, aber dann ja, seinerzeit halt bis ins Jahr 2006 geht, auch aus der politischen Sicht heraus. Die 40.000 Brigadisten kamen ja aus verschiedenen europäischen Ländern, aber auch aus USA und Israel. Wie ist es in deinem Film? Welche Brigadistas kommen zu Wort? Naja, man kann jetzt nicht so den Bogen so weit spannen, dass man sagt, aus allen Ländern kommen dann welche zu Wort. Der Film ist jetzt auch, jetzt ist es keine 90 oder 100 Minuten lang, es ist also eher Mittelformatfilm, 46 Minuten ist er lang. Und wir haben dann eben auch die Menschen interviewt, die bereit waren, zu denen wir dann auch den Kontakt gekriegt haben, weil es war eben auch sehr viel los auf dieser Reise. Das heißt, auf der Reise selber waren vielleicht noch Menschen aus 15, 16 Ländern dabei. Damals im Spanischen Bürgerkrieg waren die Freiwilligen, kamen die aus ungefähr 54 Ländern, soviel ich weiß. Und von den 15 Ländern oder Nationalitäten haben wir dann so 6, 7 oder 8, ich weiß es jetzt nicht genau. Also, aber eigentlich eher so quer durch Europa dann mit dabei. Einen aus den USA auch. Ne? Aber das ist jetzt, also man kann jetzt nicht sagen, dass es also weltumspannend wäre, noch bis nach Israel. Indirekt vielleicht schon, es ist auch einer dabei, der hat lange in Israel gelebt, ist jetzt mittlerweile auch gestorben, der Simon Radwanski, aber der wird jetzt nicht interviewt, sondern wird dann einfach so ganz kurz gezeigt in der Begegnung mit dem Menschen, der halt 70, 80 Jahre jünger ist als er, die begegnen sich kurz. Und wir haben dann eben auch versucht, über solche Begegnungen das Zusammenspiel auszudrücken oder auch zu zeigen, was sind das für Menschen, ne? Wie handeln die? Ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, es gibt ein Lied, das sich durch den ganzen Film zieht. Das ist ein Liebes- und ein Kampflied. Welche Bedeutung hat das Lied oder welches Lied ist es? Jetzt strapazierst du mein Spanisch sehr, ne? Also